Kundgabe 3596. Empfangen durch Bertha Dodde am 6. und 7.11.1945. Gott ist das Wort. Gegenwart Gottes. Verschiedenes Zuleiten des Wortes. Und also bin ich im Wort mitten unter euch, wie ich es verheißen habe. Ich lasse euch nicht allein. Und meine Gegenwart sollet ihr auch spüren. Und so trete ich im Wort euch nahe. Denn das Wort bin ich selbst. Und wer mein Wort hat, der kann auch von meiner Gegenwart sprechen und sich sicher fühlen in meiner Nähe. Ich selbst bin ein Geist, der nicht materiell gebunden ist in einer Form, sondern Kraft und Licht in höchster Potenz ist und der durch seinen Willen und seine Denkfähigkeit als Wesenheit angesprochen werden muss, die in Liebe und Weisheit wirket und also Licht und Kraft ausstrahlen lässet in die Unendlichkeit. Und meine Liebe gibt der Kraft und dem Licht eine Form, auf dass ihr Menschen ihrer inne werdet, die ihr noch nicht reif genug seid, um Kraft und Licht in seiner Ursubstanz zu empfangen. Und diese Form ist mein Wort, das ich euch vermittle, auf dass ihr die Reife erlanget. Ein Geist, der in sich Licht und Kraft ist, kann auch nur in Form von Licht und Kraft gegenwärtig sein. Und also muss mein Wort, die Ausstrahlung meiner selbst, Licht und Kraft in sich bergen. Und dies kennzeichnet meine Nähe. Und also habe ich euch die Verheißung gegeben, unter euch zu weilen bis an das Ende der Welt, indem mein Geist ständig bei euch ist, die ihr Licht und Kraft empfangen wollt, indem euch ständig mein Wort zugeht, unmittelbar von mir ausgehend, um euch meine Gegenwart kundzutun. Ich bin bei euch, und ob ich auch nicht sichtbar bei euch weile, so habt ihr doch einen Beweis meiner Gegenwart in euren Händen, so ihr mich im Wort erkennt. Denn ich selbst bin das Wort, und ihr empfanget es unausgesetzt, so wie ihr mich und meine Nähe begehret. Wer mich also erkennt im Wort, der wird auch tief beglückt sein ob meiner Nähe. Und jeder Zweifel, jede Bangigkeit und jede Sorge wird abfallen von ihm, weil er den einen neben sich weiß, der ihm helfend beisteht in jeder Not des Leibes und der Seele. Mein Wille ist so nach Kraft und Segen spendend. Denn wer mein Wort begehrt, der öffnet mir die Tür seines Herzens, durch die ich nun eintreten kann, um Wohnung zu nehmen bei ihm. Und ich verlasse ihn ewiglich nicht mehr, so sein Wille einmal mir gilt und er mich im Wort erkannt hat. Denn das Wort ist die Form, durch die ich mich äußere, durch die der vollkommenste Geist von Ewigkeit sich kundgibt, den unvollkommenen Wesen, um sie zur Vollkommenheit zu führen. Ich bin euch nahe. Was zaget und banget ihr dann noch, die ihr mein Wort habt, die ihr es direkt empfanget oder durch den Mund des Empfängers vernehmet? Ich bin bei euch allen, weil ihr durch das Verlangen nach meinem Wort mir eure Liebe beweiset. Und das sei euch gesagt, dass erst das Zuströmen meines Wortes euch den sicheren Beweis gibt, dass ich selbst bei euch bin. Wer mich nicht zu hören begehrt, der verlangt nicht nach meiner Nähe. Ihn drängt nicht das Herz zu mir, denn dieses würde Verlangen tragen nach der Äußerung meiner Liebe, nach einem Beweis der Gegenwart. Es kann das Verlangen nach meinem Wort wohl verschiedener Art sein. Es kann der Mensch getröstet und gestärkt sein wollen durch geistigen Zuspruch. Er kann sein Wissen bereichern wollen auf geistigem Gebiet. Er kann auch in Dankbarkeit meiner gedenken und mir diese zum Ausdruck bringen wollen und darum meine Nähe begehren. Er kann in inniger Zwiesprache mit mir verbleiben wollen und in Gedanken mein Wort aufnehmen. Jedoch immer muss sein Sinn geistig gerichtet sein. Dann werde ich mich auch finden lassen, sein Ruf wird mich zu sich ziehen, und durch mein Wort werde ich mich kundtun, weil anders der Mensch meine Nähe nicht ertragen könnte. Und mein Wort wird gleichfalls in verschiedener Weise ihm zugehen, durch direktes Wirken des Geistes in ihm, dass er fähig ist, meine Stimme selbst zu vernehmen, durch Vermittlung eines direkten Empfängers, der in meinem Auftrag ihm mein Wort verkündet, oder auf dem Wege einer gedanklichen Übertragung von Wissen aus dem geistigen Reich, durch Lesen meines zur Erde geleiteten Wortes, durch geistige Unterhaltung mit Mitmenschen, immer werde ich mich eines verlangenden Herzens annehmen. Immer werde ich selbst bei denen sein, die mich vernehmen wollen. Denn ich selbst bin das Wort, und also weile ich selbst mitten unter den Menschen, so sie mein Wort hören im ernsten Willen, mich zu sich sprechen zu lassen. Dann biete ich ihnen das Brot des Himmels dar, mein Fleisch und mein Blut. Und so sie mich selbst also essen und trinken, müssen sie auch aufs Innigste mit mir verbunden sein, so sie mein Wort aufnehmen im tiefen Glauben, dass ich selbst das Wort bin. Nehmen sie mich auf in ihre Herzen, und ich werde sie ständig mit meiner Gegenwart beglücken. Denn ich gab euch die Verheißung, bei euch zu bleiben bis zum Ende der Welt, und meine Verheißung erfüllet sich aufs Wort, weil mein Wort Wahrheit ist und bleiben wird bis in alle Ewigkeit. Amen.